Die Wirkungen der befohlenen Betrachtungen und Beschauungen werden dadurch stark erhöht, dass bei den Exerzitien sogar für jede Körperhaltung bis ins Kleinste Vorschriften gegeben werden. Ob der Gefangene in der ganzen Woche, in der er in dem dunklen Zimmer ist, sitzt oder kniet, ob er auf dem Leib mit dem Gesicht zum Boden gekehrt oder auf dem Rücken liegen muss, wird ihm genau befohlen. Hierdurch wird er in einen hypnotischen Zustand versetzt, einer Reflexmaschine nicht unähnlich. So lässt sich leicht das Übrige, worauf es dem heiligen Ignaz sehr mit Recht ankommt, nämlich die entsprechenden Gefühle mit all ihren Äußerungen hervorrufen. Wenn der Exerzitienmeister befiehlt, so heult sein Opfer, bis ihm die Augen wund sind. Es ängstigt sich in der Trostlosigkeit, dass ihm die Knie zittern. In einer anderen Woche, zum Beispiel bei der Betrachtung der Auferstehung Jesus, weint es freudenzähren und windet sich endlich in Qualen während der Stunden, in denen es Jesus am Kreuz betrachtet. Wenn es nach 30 Tagen aus der Einzelhaft der Dunkelkammer und vom Fasten befreit ist, hat es das Erinnern an tief einschneidende Gefühlsregungen, die im Gotterleben genannt werden. Hierdurch ist der Exerzitant zu einem während der ganzen 30 Tage hypnotisierten Hysteriker geworden, denn wenn es sich nicht um hysterische Gefühlsregungen handeln würde, so würden sie sich nicht zeitlich durch Verordnungen herbeiführen lassen. Doch ist dies die geringere Schädigung, der er ausgesetzt ist. Der Novize könnte sich bald wieder erholen und ein gesunder Mensch sein. Viel ernster ist eine andere Schädigung. Die Beschauungen und Betrachtungen werden jeweils vorbereitet durch die Herrichtung des Ortes. Dies soll veranlassen, dass die Vorstellungen bildhaft genug werden, um hysterische Visionen hervorzurufen. Selbst in der ersten Woche, die der Betrachtung eines unkörperlichen Dinges, nämlich der Sünde, gewidmet ist, verzichtet man nicht auf bildhafte Vorstellungen. Hier soll sichtbarlich wahrgenommen werden, Zitat, die Seele im Körper wie in einem Kerker eingesperrt empfunden und gesehen werden und der einzelne Mensch in diesem Jammertal wie unter drohenden wilden Tieren gänzlich verbannt. Zitat Ende. Schon solche Betrachtungen, die der fastende junge Mensch in der Zeit seines festesten Schlafes um Mitternacht eine Woche lang und am Tage im Dunkeln stundenlang anstellen soll, verdichten sich sehr leicht unter den Befehlen des Exerzitienmeisters aus der Vision zur Halluzination, das heißt zu einer Reizerscheinung, wie wir sie sonst nur bei schweren Geisteskrankheiten haben. Dies wird vor allem in der Nacht der Fall sein, in der zum ersten Mal die Hölle in oben genannter Weise geschaut werden soll. Die unheilvollste Anordnung ist hierbei, dass alle Sinne, einschließlich des Gehörs, mit wahrnehmen sollen. Der Novize soll das Jammern und Fluchen der in der Hölle Verdammten bis in die Einzelheiten hinein hören. Bei diesem Verfahren, nämlich bei dem Befehl von halluzinierten Wahrnehmungen aller fünf Sinne, auch des Gehöres, bleibt es nun ausdrücklich während der ganzen vier Wochen. Immer wieder hören wir, Zitat, nehmt die Anwendung der fünf Sinne vor, Zitat Ende. Ein Laie würde vielleicht die Aufforderung bei der fünften Beschauung in der zweiten Woche, die da heißt, Zitat, man rieche und koste mit dem Geruchssinn und dem Geschmackssinn die unendliche Süßigkeit und Lieblichkeit der Gottheit, der Seele und ihrer Tugenden, Zitat Ende, nicht für bedenklich erhalten wie eine andere, Zitat, man vernehme mit dem Gehör, was die Personen reden, Zitat Ende. Der Psychiater muss aber ganz anders werten. Geruchs- und Geschmacksempfindungen kann sich eine große Hysterie noch eher erzwingen als wirkliche Gehörshalluzinationen. Zwar geben solche Kranke oft einen Wortlaut der Botschaften an, die sie von den Heiligen bei ihrer Vision empfangen haben wollen, doch lässt sich leicht nachweisen, dass dieser nachträglich erdichtet ist. Gehörshalluzinationen hatten sie bei ihren hysterischen Visionen nicht. Diese sind stets das ernsteste Anzeichen einer schweren Geisteskrankheit. Sie treten oft Monate vor dem Ausbruch derselben auf und bleiben nach der Entlassung aus der Anstalt oft zurück, manchmal bis ans Lebensende. Umgekehrt hat es nun eine sehr schwer schädigende Wirkung, wenn man einem halben Kinde in Einzelhaft und Dunkelheit unter starker Verängstigung bei Fasten und Schlafherabsetzung befiehlt, dass es Trugwahrnehmungen aller Sinne, auch der des Gehörs, bei sich erreichen soll. Hiermit ist die Wirkung der Exerzitien Loyolas über die 30 Tage hinaus für das übrige Leben in den meisten Fällen sichergestellt. Die Wiederholung der Exerzitien in späteren Jahren dient nur der Auffrischung dieser schädigenden Wirkung. Es wird nämlich eine Krankheit erzeugt, die der Psychiater ein induziertes oder eingeimpftes Irresein nennt. Der Orden scheint sehr gut zu wissen, wie viel für den Dauererfolg der Exerzitien davon abhängt, ob bei der ersten, bei weitem schreckhaftesten der Übungen, der Exerzitant auch tatsächlich alle Halluzinationen, besonders auch die Gehörshalluzinationen, deutlich erlebt. Wir hören von ausgetretenen Jesuiten, dass, wenn allzu zähe Gesundheit des Kindes es trotz aller Begleitumstände frei davon lässt und es mit dem besten Willen keine Trugwahrnehmungen aufbringt, nachgeholfen wird. Das Kind erhält dann nüchtern ein Glas besonders schweren Weines vom Exerzitienmeister. In der Trunkenheit, die bei dem ausgehungerten, überwachen Kind besonders stark ist, lassen sich allerdings die Trugwahrnehmungen leichter herbeiführen. Dieser bewusste Kunstgriff, das verbrecherische Betäuben, beweist klar, wie wenig die Patres ahnen, worauf denn eigentlich die starke Nachwirkung der Exerzitien beruht. Dem Exerzitanten werden zwar die Trugwahrnehmungen durch die Trunkenheit verschafft, aber er hat das Erleben nun ebenso wenig in klarer Erinnerung wie der Bruder Freimaurer sein Aufnahmeritual, an das sich die Alkoholarbeit anschließt. Für den Freimaurer genügt es. Er verdrängt das Erinnern an die Schreckensneurose, die durch das Ritual in ihm erzeugt wird, aus dem Bewusstsein, so oft es unklar auftaucht, und spricht von ihr als von einer nebensächlichen und lächerlichen Angelegenheit. Für die Jesuitendressur genügt eine so unklare Erinnerung nicht. Der Kunstgriff verursacht, dass die Wirkung der Exerzitien ausbleibt, deshalb auch die ganze spätere Dressur misslingen und das Vöglein irgendwann aus dem schwarzen Zwinger fliegen kann. Ihm müssen die Halluzinationen klar bewusst erinnerlich sein.